hallo, wir sind hier im Sommer in der Neustadt. Und zwar sitze ich hier vor dem NARA. Und neben mir sitzt die stellvertretende Vorsitzende der Neustadt-Piraten, die Red Hat. Ach ja, ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich bin der Rilo. Und was machst du eigentlich hier? Ja, frage ich mich manchmal auch. Nee, was mache ich hier? Ja, immer für die Neustadt-Piraten natürlich ansprechbar sein. Ne? Da muss man gucken, dass wir halt immer jemand vom Vorstand bei den Treffen ist, die wir wöchentlich hier nochmal haben, damit wir die ganzen Aktionen, die wir haben und hatten, halt immer weitertragen können und weiterplanen können. Weil wir haben ja schon in der Vergangenheit ziemlich viele Sachen gemacht und auch eigentlich mit sehr gutem Erfolg, wo wir sagen können, so für das erste halbe Jahr waren wir eigentlich ganz schön gut in Action schon gewesen. Sehr gut, sehr gut. Da hast du ja schon mal angesprochen, was ihr alles gemacht habt. Und zwar erstmal, wann ist eigentlich immer dieses Neustadt-Treffen? Vielleicht für Leute, die jetzt interessiert sind an den Neustadt-Piraten, was machen die so alles und wann treffen sie sich? Ich bin mal interessiert mitzumachen. Also hauptsächlich treffen wir uns jeden Mittwoch um 20 Uhr hier im NARA, wo wir eigentlich so eine gemütliche Runde machen, wo man uns ansprechen kann, wo wir mal so die aktuellen Themen, die jetzt in der Neustadt sind, besprechen und einfach mal gucken, was wollen wir jetzt zusammen machen. Halt direkt mit der Basis zusammen, auch mit den Interessierten, wo halt viele Ideen zusammengebracht werden und eigentlich alles geplant wird, was dann so anfällt. Richtig. Und wir sind hier, glaube ich, immer ab 20 Uhr, ist das richtig? Genau, ab 20 Uhr. Und wir haben auch Vorstandssitzungen hier im NARA, da dann ab 19 Uhr, so einmal im Monat, wird aber immer gesondert bekannt gegeben, der Termin. Aber jeden Mittwoch ab 20 Uhr sind wir hier zu treffen im NARA. Okay, und das ist, ich gucke nochmal, Luisenstraße 74. Also auf einigen Webseiten steht, glaube ich, auch noch Bulbul. Das ist einfach nur das Gebäude nebenan. Richtig, genau. Kommen wir mal dazu, was machen die Neustadt-Piraten alles und seit wann gibt es sie? Und erzähl mal ein bisschen, was ihr so gemacht habt vielleicht. Also wir haben eine kleine Agenda aufgeschrieben, worüber wir ein bisschen reden wollen. Seit wann gibt es sie und was waren so eure ersten Aktionen? Fangen wir damit mal an. Also uns gibt es seit Anfang des Jahres, seit Februar. Und da haben wir auch schon die ersten Aktionen gerissen. Also da haben wir eine große Flauschaktion gemacht. Das war die erste vom Ortsverband selbstständige Aktion gewesen, vom Goldenen Reiter mit großer Bühne und Programm. Und auch die Abgeordneten aus Berlin waren da gewesen und haben ein bisschen mit uns Gesprächsrunde gemacht. Wir haben ein bisschen Neustadt beschallt mit unserer Musik und versucht ein bisschen so an die Neustädter heranzutreten. Das waren so die ersten Versuche, wo wir uns angetastet haben. Ja, und dann haben wir uns an der Nachttanzdemo beteiligt gehabt, die hier durch die Neustadt ging, zusammen mit der Linksjugend haben wir uns da zusammengeschlossen und die begleitet. Und jetzt so Neustadt-mäßig haben wir uns auf jeden Fall, war Globusmarkt jetzt ein Thema, wo wir uns für interessiert haben, auch wenn wir keine thematische Grundlage haben, aber es war einfach ein Thema, was die Neustädter beschäftigt haben, also haben wir uns auch damit beschäftigt und versucht so allen das so ein bisschen zu erklären und auch beim Stadtrat so die Leute mit zu mobilisieren, dass sie mit hingehen und Fragen stellen und ja, einfach mitmachen. Ja, das ist ein gutes Stichwort mit dem Stadtrat, weil ich weiß jetzt nicht wann genau, vor einigen Wochen ist ja auch der Martin Schulte Wissermann, oder wie heißt er genau? Der ist heute nicht da, weil im Urlaub ist. Das hat er letzte Woche angekündigt. Darf man auch mal. Ja, genau. Und der ist ja im Ortsbeirat der Dresden-Neustadt und ist jetzt Pirat geworden, sozusagen. Und ich habe mal gesehen, Königsbrücker Muslim hat er zum Beispiel sehr stark, war da involviert in der Aktion, genau lokalpolitisch. Was haben wir denn noch so aufgeschrieben, was ihr so gemacht habt? Kannst du vielleicht nochmal... Ja. Ich kann ja mal ganz kurz was sagen zu Königsbrücker Muslim. Das war halt, wo wir versucht haben, dann so ein bisschen auch die Leute darauf aufmerksam zu machen, was ein Ausbau jetzt bedeuten würde, was für Auswirkungen das haben würde, auch optisch und so. Und dass wir jetzt den Martin dazu bekommen haben, ist eigentlich ganz gut. Der ist zwar jetzt nicht direkt als Pirat im Ortsbeirat, jetzt also als Hauptamtsträger, aber er darf auch so sein kleines Fähnchen da haben, auch symbolisieren, dass er so piratisch halt eingestellt ist. Ne? Und ja, der war auch schon bei einigen Treffen dabei, das war ganz nett gewesen. Aber so, ich denke, die großen Aktionen, die werden jetzt auch noch kommen. Ja, aber wenn man noch sagen kann, in der Vergangenheit hatten wir auch gute Aktionen gehabt, wie das Neustadt-Piraten-Picknick. Vielleicht... haben einige hoffentlich davon gehört, weil wir haben nämlich großartig den Alaun-Park gereinigt. Innerhalb von einer halben Stunde haben wir es geschafft, den kompletten Park, der immer ziemlich vermüllt ist, zu reinigen und haben somit gute Aufmerksamkeit erzielt, die Leute neugierig gemacht und die haben mal gesehen, Moment, die Piraten, ja, die machen ja doch mal ein bisschen mehr wie nur so Computerzeug, die sieht man ja auch, ne? Und das ist halt das Wichtige, dass man uns auch sieht, dass wir nicht nur vom Computer hängen, sondern dass man direkt mit uns was machen kann und wirklich diese Mitmachpartei halt verwirklichen. Jo, richtig. Also das habe ich auch gesehen. Also ich war ja auch auf der BN. Da waren wir ja auch diesmal vertreten und da habt ihr auch viele Aktionen gemacht, wie Basteln, also die Poys, die wir da gebastelt haben und Kinderschminken fand ich auch super. Da hat die Jessie mich ja auch geschminkt, genau. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute sind dann hier mal mittwochs, wenn ihr euer Neustadt-Treffen habt, hier mal so hier? Kommen da viele Interessierte oder was passiert oder wie läuft denn so ein typischer Neustadt-Piratenabend so statt? Ja, eigentlich kann man gar nicht mehr immer sagen, typischer Neustadt-Piratenabend, weil es ja immer auch wechselt. Also es sind ja immer unterschiedliche Leute da. Aber sagen wir mal, von gesunden 10 bis wirklich überfüllten 30 bis 35 sind schon dabei. Je nachdem, wie die Aktionen halt sind, ist es dann mal ein bisschen straffer und es ist mal ein bisschen mehr thematisch und so und alle sind mehr am Arbeiten. Oder so jetzt wie halt im Sommer, wo man dann sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wir besprechen ganz locker die Themen, aber wir machen uns heute mal einen gemütlichen. Also es ist völlig unterschiedlich und orientiert sich immer daran so ein bisschen, wie die Leute kommen und wie die Interessierten halt, wo man die halt abholen kann, die Leute im Grunde. Ne? Kommen denn viele Interessierte, sagen, ach, ihr seid die Neustadt-Piraten oder wir wollt immer mal vorbeischauen und wie erfahren die Leute dann so, von so einem Treffen? Also viel geht natürlich über die Presse. Gerade so nach dem Bundesparteitag hatten wir einen großen Zulauf gehabt. Da waren wir Neustadt-Piraten ja auch gut in der Presse vertreten. Und es hat uns gute Werbung natürlich gebracht, dass die Interessierten wussten, wo finden sie uns direkt und dass es die überhaupt gibt hier in der Neustadt. Also da kamen viele. Jetzt durch den Sommer ist klar, da flaut das so ein bisschen ab. Aber ich denke mal bei den großen Aktionen, da kommt immer der Zulauf dann im Nachhinein. Wenn die Leute so merken, ah, die sind da und die wissen, wo sie uns finden können, dann kommen sie immer eigentlich. Also ist immer ein Kommen und Gehen und eigentlich so ein bis zwei sind immer mit dabei. Aber man muss jetzt nicht irgendwie in der Neustadt leben oder wohnen, oder um hier vorbeizukommen, oder? Nein, absolut nicht. Also wem der Weg nicht zu weit ist, der kann gern von überall herkommen. Ja. Aber hauptsächlich wollen wir die Neustädter ansprechen, aber sind offen für jedermann natürlich. Also genau, was die Partei verwirklicht. Also für jede Frau, für jeden Mann, für jedes transsexuelle Eichhörnchen. Was ist, wenn jetzt jemand sagt, hier, ich habe jetzt mal ein total lokalpolitisches Thema in Dresden. Da ist zum Beispiel das Wiener Loch, das steht ja seit irgendwie 15 Jahren schon frei und das kostet der Stadt ja jedes Mal irgendwie 30.000 Euro, so wie ich das letztens gehört habe. Kann er auch mit solchen Themen dann hier zu Neustadt-Piraten kommen? Ey, wir müssen da mal was machen oder was sagst du dem? Natürlich können wir da auch was machen. Also wir arbeiten ja eng mit dem Kreisverband zusammen. Die besuchen uns auch regelmäßig bei den Treffen, sodass wir viele Sachen zusammen organisieren. Das heißt nicht nur, weil wir Neustadt-Piraten sind, dass sich die Thematik jetzt nur auf die Neustadt begrenzt, aber wir weisen so ein bisschen dann in die Richtung, dass halt es auf Kreisebene ist, aber wir machen mit auf jeden Fall. Wir organisieren mit, wir machen mit und wir helfen auch gerne aus. Das ist sehr cool. Was dann vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick. Wie sieht das jetzt im nächsten halben Jahr weiter oder in der Zukunft mit den Neustadt-Piraten? Plant ihr da irgendwas Großes oder wie sieht das dann so aus? Natürlich wollen wir unsere kleinen Veranstaltungen, die wir so haben, wie halt Neustadt-Piraten-Picknick und so, wollen wir auch weiterführen und immer wieder so zwischendurch haben. Aber da ja großer Umspruch momentan sowieso in Dresden ist, wollen wir jetzt erstmal die Mitgliederversammlung planen, dass wir mit den ganzen Neustädtern halt mal eine große Versammlung machen und eventuell dort halt noch programmatisch ein bisschen weiter vorankommen. Ne? Wie ist denn das? Man hört ja immer so Piraten und ich sag mal, diese Internetpartei und sowas. Und wenn jetzt jemand vorbeikommt, sag mal, ich habe mit Internet nicht so viel am Hut. Wie ist das? Kann er trotzdem vorbeikommen und mit Politik gestalten mit den Neustadt-Piraten? Ja, natürlich. Also wir haben viele, die nicht jetzt mit dem Computer hier ankommen. Also ich war auch am Anfang, bevor ich bei den Piraten war, gar nicht so auf Computer eingestellt. Das wird auch super leicht jedem erklärt eigentlich. Wer interessiert ist und wer reinkommen möchte, kriegt alles erklärt und gezeigt. Und wer nicht so dafür ist, das ist nicht schlimm, weil er kann trotzdem mitmachen. Ne? Er hat ja eine Stimme, er kann ja reden. Und es gibt immer Leute, die zuhören und das schön mit einbinden und das wird ja im Pad auch gesammelt. Also es geht nicht verloren, auf jeden Fall. Okay, super. Wie ist dann eure Internetadresse oder wie kann man denn euch erreichen übers Internet jetzt mal? Also natürlich im Wiki über den Ortsverband Neustadt, aber natürlich haben wir auch eine eigene Internetseite und zwar neustadtpiraten.de. Genau, und dort informiert ihr natürlich auch über das Neustadt-Piratentreffen, das jeden Mittwoch hier stattfindet. Und auch weitere Aktionen oder so, ne? Ja. Gut, ich weiß nicht. Für das erste Interview von uns war das, glaube ich, jetzt ganz okay, oder? War eine gute Probe, oder? Ja, denke ich auch. Weiß nicht. Willst du noch was sagen unseren 20 Zuschauern, die wir am Anfang haben? Nee, eigentlich nicht. Nein, dafür bin ich noch zu schüchtern am Anfang. Okay, na gut, das ist erstmal ein neues Projekt, das wir jetzt irgendwie ausprobieren und starten. Und wir haben jetzt noch irgendwie keinen Namen dafür. wenn ihr da irgendwie Ideen habt, dann könnt ihr euch gerne anschreiben. Und wenn ihr auch Ideen habt, was wir so alles machen sollen oder wen wir in Zukunft interviewen wollen, zu welchen Themen auch immer, sind wir natürlich offen für. Wir werden das dann auch in Zukunft dann irgendwie alles bestimmt eine Wiki-Seite oder was weiß ich, eine Webseite oder alles dazu haben und wo wir alle YouTube-Links dann da verlinken werden oder so. Ja, ich glaube, das war dann jetzt das, was ich sagen. Willst du noch was zum Ende sagen? Nee, hast gut gemacht. Danke. Ja, war es ein angenehmer Interviewpartner. Dankeschön. Okay, ja, das war's. Bis dann.